Jeder ist ein Fremder, fast überall. Diese menschliche Grunderfahrung bildet den Ausgangspunkt einer Wanderausstellung, die in Zusammenarbeit mit 8 europäischen Partnermuseen entstanden ist. Auf Initiative und unter Leitung des Hauses der Geschichte in Bonn wirken Museen aus Kopenhagen, Amsterdam, Berlin, Helsinki, Athen, Zürich und Luxemburg an diesem Kooperationsprojekt mit. Arbeitsmangel, Krieg, Unterdrückung oder Gewissensgründe sind hauptsächlich verantwortlich dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Die Ausstellung stellt anhand einzelner Beispiele von der Antike bis zur Gegenwart Probleme des Fremdseins vor. Jedes Museum hat ein anderes Thema gewählt. Das Helsinki City Museum zum Beispiel erzählt die Geschichte von Karl Ludwig Engel, einem deutschen Architekten, der in Finnland seine größte Wirkungsstätte fand. Das Arbeitsmuseum in Kopenhagen erinnert an reisende Handwerksgesellen und das Bibelmuseum in Amsterdam präsentiert die Geschichte einer außergewöhnlichen Integration, die Geschichte des Klaus von Amsberg, der 1966 unter heftigen Protesten die niederländische Thronfolgerin Beatrix heiratete. Als er im Jahre 2002 starb, zählte Prinz Klaus zu den angesehensten Mitgliedern des niederländischen Königshauses. Das National Historical Museum in Athen schildert Leid und Elend der 1922 aus Kleinasien vertriebenen griechischen Bevölkerung. Gerade diese Verschiedenheit der einzelnen Themen macht deutlich, dass das Verlassen der alten und das Auffinden der neuen Heimat seit Jahrhunderten ein kontinuierlicher Prozess in Europa ist. Nach der Präsentation in Bonn am 19. November wird die Ausstellung unter dem Titel »Jeder ist ein Fremder, fast überall« etwa 3 Jahre lang in 18 verschiedenen europäischen Museen zu sehen sein. Die von den 8 Partnermuseen zur Verfügung gestellten 200 Exponate sollen bei ihrer Wanderung durch Europa den selbstverständlichen Umgang mit dem scheinbar oder wirklich Fremden fördern. Musik.